Dies ist die erste Lehreinheit zu unserem Thema, die Gemeinde. Einerseits die weltweite Gemeinde, andererseits die Ortsgemeinde. Es ist wichtig, gleich am Anfang zu verstehen, was wir mit dem Wort Gemeinde meinen. Ihr wisst, dass die Originalsprache des Neuen Testaments griechisch ist. Das heißt nicht notwendigerweise, dass alles in Griechisch geschrieben wurde, doch die Originalversion, die uns vorliegt, ist in Griechisch verfasst. Deshalb steht hinter den deutschen Übersetzungen Gemeinde, Leib Christi oder Kirche ein griechisches Wort. Das griechische Wort lautet Ekklesia. Von diesem Wort Ekklesia leiten sich deutsche Worte wie ekklesiastisch und dergleichen ab. Meiner Meinung nach gibt es in der gesamten Kirchengeschichte kein Wort, das so oft missbraucht und missverstanden wurde, wie das Wort Gemeinde. Deshalb wollen wir gleich am Anfang einige der am weitesten verbreiteten Missverständnisse aufklären. Das Wort Ekklesia ist keine Erfindung der Autoren des Neuen Testaments. Dieses Wort existierte bereits zuvor im säkularen Griechisch. Normalerweise nahmen die Autoren ein Wort, das in der säkularen Konversation bereits anerkannt und in Verwendung war, und verliehen ihm gelegentlich eine besondere Bedeutung. Doch diese spezielle Bedeutung, die sie dem Wort verliehen, stand immer im Zusammenhang mit der ursprünglichen säkularen Bedeutung, und das gilt auch für das Wort Ekklesia. Ekklesia wird in der Apostelgeschichte dreimal in seiner säkularen Bedeutung verwendet. Um ein grundlegendes Verständnis zu bekommen, schlagen wir diese drei Passagen nun auf, wo Ekklesia in seiner säkularen Bedeutung verwendet wird. Apostelgeschichte 19, die Verse 32, 39 und 40b. Jedes Mal wird auf die öffentliche Versammlung der Stadt Ephesus Bezug genommen. Es geht also um eine Art offizielles Gremium. Apostelgeschichte 19, 32. Die einen nun schrien dies, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung, und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Hier ist also die Versammlung der Stadt Ephesus gemeint. Achtet bitte auch auf den vorangehenden Vers, Vers 31, denn er weist auf einen sehr wichtigen Aspekt hin. Paulus wollte an dieser Versammlung teilnehmen, um für sich selbst zu sprechen. Doch seine Freunde rieten ihm davon ab. Und das wird in Vers 31 erklärt, wo es heißt, und auch einige hohe Beamten der Provinz, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht nach dem Theater zu begeben. In diesem Vers finden wir ein weiteres uns vertrautes Wort, nämlich das Wort Theater, auch eine direkte Ableitung eines griechischen Wortes, nämlich Theatron. Euch wird aufgefallen sein, dass das Gebäude, wo sie sich trafen, hier nicht als Versammlung bezeichnet wird, sondern als Theater. Die Leute, die sich dort im Theater trafen, werden jedoch als Versammlung bezeichnet. Das ist bereits im säkularen Sprachgebrauch gängig und setzt sich auch im neutestamentlichen Sprachgebrauch fort. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese konkrete Versammlung einen festen, anerkannten Versammlungsort hatte, nämlich das öffentliche Theater der Stadt Ephesus. Dieser Versammlungsort selbst wird jedoch niemals Ekklesia genannt, sondern Theater. Die Leute, die sich im Theater trafen, diese Gruppe von Menschen, wird als Ekklesia bezeichnet. Der neutestamentliche Sprachgebrauch stimmt in dieser Hinsicht voll und ganz mit dem ursprünglichen säkularen Sprachgebrauch überein. Gehen wir nun weiter zu Vers 39, wo das Wort noch einmal auftaucht. Der Statthalter von Ephesus ruft zur Ordnung und sagt, die ganze Versammlung sei unordentlich und nicht verfassungsgemäß. Deshalb ermahnt er sie und sagt, wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Also in einer ordentlich einberufenen Versammlung. Und in Kapitel 19, Vers 40b heißt es, und als er dies gesagt hatte, entließ er die Versammlung. In allen drei Versen steht für Versammlung das griechische Wort Ekklesia. Gehen wir nun von der Verwendung des Wortes Ekklesia weiter zu seiner Herkunft. Das Wort Ekklesia leitet sich ab von dem griechischen Wort Ekkalo, das ebenfalls eine ganz klar definierte, konkrete Bedeutung hat. Es heißt herausrufen. Wenn wir also nun die Verwendung des Wortes Ekklesia und seine Herkunft gemeinsam betrachten, bekommen wir eine solide, grundlegende Definition, nämlich, Eine Ekklesia ist eine Versammlung, die dadurch gebildet wird, dass man jene Leute herausruft, die spezielle Anforderungen erfüllen. Man konnte zum Beispiel in der Stadt Ephesus nicht Teil der Versammlung sein, wenn man nicht in Ephesus wohnte. Besucher hatten kein Recht in der Versammlung. Zweitens konnten Sklaven keine Bürger sein und deshalb auch keine Mitglieder der Versammlung. Und damit war schon ungefähr ein Drittel aller Bewohner von Ephesus von vornherein ausgeschlossen. Das eben Gesagte gilt auch in Bezug auf das Wort Ekklesia, Gemeinde, wie es die neutestamentlichen Autoren verwenden. Es bezieht sich nie auf einen Versammlungsort, sondern immer auf die Menschen, die sich an einem Versammlungsort treffen. Und Ekklesia im Sinne von Versammlung entsteht dadurch, dass Menschen herausgerufen werden. Das heißt natürlich, dass Menschen aus der Welt herausgerufen werden, aus der Menschheit insgesamt betrachtet herausgerufen werden. Und die Grundlage, auf der sie herausgerufen werden, ist ihre persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Deshalb kommen wir allein schon vom Sprachgebrauch zu folgendem Schluss. Die Gemeinde im Neuen Testament ist eine Versammlung, die dadurch gebildet wird, dass Menschen auf der Grundlage ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus aus der Welt herausgerufen werden. Nun gehen wir weiter zur Verwendung dieses Wortes in den Evangelien. Es ist sehr interessant, dass das Wort Gemeinde in den Evangelien nur an zwei Stellen erscheint. Und jedes Mal ist es Jesus selbst, der dieses Wort verwendet. Abgesehen von diesen beiden Passagen findet man das Wort Gemeinde kein einziges Mal in den vier Evangelien. Diese zwei relevanten Passagen sind Matthäus 16 und Matthäus 18. Und ich glaube, jede dieser beiden Passagen ist absolut entscheidend. Bevor wir Matthäus 16 aufschlagen, möchte ich gerne eine Unterscheidung vornehmen, die euch wohl vertraut ist. Ich möchte zunächst unterscheiden zwischen der weltweiten Gemeinde und der Ortsgemeinde. Ohne näher darauf eingehen zu wollen, möchte ich sagen, dass die weltweite Gemeinde aus allen wahren Christen besteht. Statt weltweit wird oft auch das Wort katholisch verwendet und viele Menschen, vor allem römisch-katholische, sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass das Wort katholisch von einem griechischen Wort abstammt und allgemein heißt oder weltweit. Ob du nun allgemein sagst oder katholisch, es ist ein und dasselbe. Die andere Gemeinde, die wir uns in unserer nächsten Lehreinheit betrachten werden, ist die Ortsgemeinde, die Gemeinde an einem speziellen Ort. Doch in dieser Lehreinheit beschränken wir uns auf die weltweite Gemeinde. Und das ist auch die logische Reihenfolge, die in den Ausführungen Jesu beibehalten wird. Denn in Matthäus 16, der Passage, die wir uns jetzt ansehen werden, spricht Jesus eindeutig von der weltweiten Gemeinde. In Matthäus 18, eine Stelle, die wir uns am Anfang unserer nächsten Lehreinheit ansehen werden, spricht Jesus zweifellos von der Ortsgemeinde. Ich lese nun Matthäus 16, 13 bis 18. Die ersten paar Verse liefern euch den Hintergrund. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia, und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier taucht zum ersten Mal in den Evangelien das Wort Gemeinde auf. Das ist ausgesprochen wichtig und von grundlegender, definitiver Bedeutung. Hier sind alle Menschen gemeint, die an Jesus Christus glauben. Auch der Kontext, in der das Wort Gemeinde hier erscheint, ist von Bedeutung. Offenbar fordert Jesus seine Jünger hier zum ersten Mal, nachdem sie schon etliche Zeit mit ihm zusammen gewesen waren, auf, sich zu seiner wahren Identität zu bekennen. Zu Anfang stellt er die Frage: Was sagen denn die anderen Leute über mich? Was sagt die Welt so insgesamt über mich? Nun, die Jünger gaben ihm verschiedene Antworten: Elia, Jeremia, einer der Propheten oder Johannes der Täufer. der von den Toten auferstanden ist. Und dann kommt Jesus auf den Punkt und fragt, was glaubt denn ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus, der am ungestümsten war, platzt mit einer klaren, kühnen, konkreten Antwort heraus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das erste Mal, dass einer der Jünger mit diesen konkreten Worten die Identität Jesu anerkennt. Jesus reagiert, indem er einen speziellen Segen über Simon Petrus ausspricht. Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Das heißt, die Identität Jesu kann man nicht mit den natürlichen fünf Sinnen erkennen. Die Menschen, unter denen er damals 30 Jahre lang in Nazareth gelebt hatte, wussten immer noch nicht, wer er war. Für sie war er einfach nur der Sohn des Zimmermanns. Die Leute, die er in der Synagoge traf, wussten nicht, wer er war. Die wahre Offenbarung seiner Identität geschah nur auf übernatürliche Weise. Nicht durch natürliches Verstehen oder Nachdenken, nicht durch die natürlichen fünf Sinne, sondern durch eine von Gott dem Vater gegebene Offenbarung. Jesus fährt fort mit einem bestimmten Statement über Petrus. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich bin mir dessen bewusst, dass einige Leute sagen, Petrus sei der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Doch soweit ich es verstehe, behaupten das heutzutage immer weniger Menschen und dies entspricht auch nicht dem Urtext. Ihr wisst vielleicht, dass der Name Petrus auf Griechisch Petros heißt. Das Wort, das man mit Fels übersetzt, lautet hingegen Petra. Das sind nicht dieselben Wörter, auch wenn sie sich ähnlich anhören und sinnverwandt sind. Petros bezeichnet einen kleinen Stein oder Kiesel, Petra einen großen, hohen Felsen. Diesen Namen gab man auch einem Ort östlich des Jordans, weil es dort großartige Felsformationen gibt, die auch heute noch von vielen Touristen besucht werden. Und das belegt die eigentliche Bedeutung des Wortes Petra. Im Grunde sagt Jesus hier zu Petrus Folgendes. Du bist Petrus, ein kleiner Stein, und auf diesem großen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus war nicht der Fels. Was war der Fels? Der Fels war die Offenbarung und das Bekenntnis, das Petrus durch die Führung des Heiligen Geistes ausgesprochen hatte. Was hatten diese Offenbarung und dieses Bekenntnis nun zu bedeuten? In welche neue Form der Beziehung zu Jesus trat Petrus an diesem Punkt ein? Ich denke, meine Antwort auf diese Frage gibt den Sachverhalt fair, exakt und objektiv wieder. Zum Zutritt zur Gemeinde gehört eine Beziehung zu jeder Person des dreieinigen Gottes. Beachtet Folgendes. Der Vater offenbarte den Sohn durch den Geist. Mich begeistert das. Man kann nicht Mitglied der Gemeinde Jesu werden, wenn man eine der drei Personen der Dreieinigkeit nicht beachtet. Alle drei wachen aufmerksam darüber, wer in die Gemeinde hineinkommt. Das ist auch die wichtigste Frage, die auf Erden beantwortet werden muss. Der Vater offenbart also den Sohn durch den Geist. Und auf der Grundlage dieser Offenbarung hast du Zugang zur Gemeinde. Welche Phasen machte Petrus nun durch, als er diese Offenbarung empfing? Ich habe mir vier verschiedene Phasen aufgeschrieben. Erstens Konfrontation, zweitens Offenbarung, drittens Anerkennung, viertens öffentliches Bekenntnis. Zunächst gab es eine direkte, persönliche Konfrontation von Mann zu Mann zwischen Jesus und Petrus. Jesus und Petrus standen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es stand niemand zwischen ihnen. Es gab keinen Vermittler, keinen Priester, sondern es war eine direkte Konfrontation von Person zu Person. Zweitens, Petrus bekam eine Offenbarung, etwas, das er sich nicht selbst ausgedacht oder überlegt hatte oder im Voraus gewusst hatte, sondern etwas, das ihm auf übernatürliche Weise vom Heiligen Geist verliehen wurde. Drittens, Petrus erkannte die Offenbarung an, das ist sehr wichtig. Es ist eine Sache, eine Offenbarung zu bekommen, es ist etwas anderes, sie auch anzuerkennen. Viertens, er bekannte öffentlich, was er erkannt hatte. Er sagte laut und in aller Öffentlichkeit, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagte, auf diesem Felsen, auf dieser Beziehung, auf dieser Anerkennung, Auf diesem Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Und ich glaube, dass niemand auf irgendeinem anderen Weg in die wahre Gemeinde Jesu hineinkommen kann, als auf diesem. Zuerst eine direkte Konfrontation oder Begegnung mit Jesus, eine Offenbarung, wer er ist, durch den Heiligen Geist, ein inneres Anerkennen dieser Offenbarung im Herzen und ein äußerliches, mündliches Bekenntnis dieser Anerkennung. Ich glaube, das ist der einzige Weg, in die wahre Gemeinde Jesu Christi hineinzukommen. Und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wachen gemeinsam eifersüchtig darüber, dass dieser Weg eingehalten wird. Du kannst nicht irgendeine der drei Personen der Dreieinigkeit verunehren, ignorieren oder kränken und trotzdem in die Gemeinde hineinkommen. Der Abschluss dieses Wegs ist also ein öffentliches Bekenntnis. Auf lange Sicht gibt es kein geheimes Christentum, wie ich es nennen möchte. Das ist unmöglich. Schlagen wir kurz Matthäus 10, 32 bis 33 auf. Jesus sagt: Jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. In letzter Konsequenz hat man nur zwei Alternativen. Wenn Gott durch den Heiligen Geist an dir arbeitet, kommst du an den Punkt, an dem du dich entweder zu ihm bekennst oder ihn verleugnest. Wenn du dich weigerst, dich zu ihm zu bekennen, ist das dasselbe wie ihn zu verleugnen. An diesem Punkt gibt es keine Neutralität. Jesus sagt in Matthäus 12, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Sehen wir uns noch Matthäus 11, 25 bis 27 an. Dort sehen wir auch, wie eifersüchtig über diese Offenbarung des Vaters und des Sohnes gewacht wird. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast. Wer sind die Weisen und Verständigen? Das sind die Menschen, die sich auf ihre eigenen intellektuellen Fähigkeiten verlassen, die sagen: Wenn ich Gott nicht in mein Reagenzglas hineinbringe, dann kann ich auch nicht an ihn glauben. Das ist eine der dümmsten Aussagen, die ich je gehört habe, denn ein Gott, den man in ein Reagenzglas hineinbrächte, wäre es sicher nicht wert, dass man an ihn glaubt. Aber das sind die Menschen, die hier mit den Weisen und Verständigen gemeint sind. Weiter heißt es dann: Und hast es den Unmündigen geoffenbart? Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Vers 27: Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Beachte, der Sohn offenbart den Vater und der Vater offenbart den Sohn, in beiden Fällen durch den Heiligen Geist. Und von dieser Offenbarung hängt der Zutritt zur wahren Gemeinde Jesu Christi ab. All jene, die in diese Beziehung zu Jesus Christus eingetreten sind, sind notwendigerweise Mitglieder seiner Gemeinde. Wir haben keine Wahl, was unsere Zugehörigkeit zur Gemeinde betrifft. Wir können nur wählen, ob wir eine Beziehung zu Jesus haben wollen oder nicht. Wenn wir in eine Beziehung zu Jesus Christus als unserem persönlichen Herrn und Heiland eintreten wollen, dann müssen wir auch Mitglieder seiner Gemeinde sein. Es ist unmöglich, diese Art von Beziehung zu ihm zu haben, ohne gleichzeitig auch Mitglied seiner Gemeinde zu sein. Wenn du beschließt, du möchtest kein Mitglied seiner Gemeinde sein, dann musst du auch deine Beziehung zu ihm beenden. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Jeder, der durch den Heiligen Geist auf diese Art und Weise eine Beziehung zu Jesus Christus eingeht, ist schon allein durch diese Tatsache zwangsläufig ein Mitglied seiner Gemeinde. Ich möchte euch auch noch auf Folgendes hinweisen. In der eben gelesenen Stelle Matthäus 16, 13 bis 18 werden im Griechischen folgende zwei Worte sehr nachdrücklich betont. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde nicht auf die grammatikalische Struktur eingehen, aber es ist so, dass diese beiden Worte hervorgehoben werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass wir von der Gemeinde Jesu Christi sprechen. Es ist seine Gemeinde. Die Gemeinde, von der wir hier sprechen, ist eine Gemeinde, die Jesus als meine Gemeinde bezeichnet. Er hat das einzigartige, souveräne Recht, in ihr und mit ihr und durch sie zu tun, was er möchte, und er muss niemanden um Erlaubnis fragen. Das ist die Gemeinde, mit der wir uns hier beschäftigen. Schlagen wir nun Johannes 10 auf, wo auch deutlich wird, wie man in die wahre Gemeinde Jesu Christi, in diese weltweite Gemeinde hineinkommt. In Johannes 10 wird die Gemeinde in einem Gleichnis Jesu mit einem Schafstall verglichen. Im Neuen Testament werden die Gläubigen sehr oft durch Schafe symbolisiert. Analog dazu wird Jesus als Hirte dargestellt und die Gemeinde ist der Schafstall, also der Ort, wo die Schafe zusammenkommen. Ich lese nun Johannes 10,1-9 und werde die Passage später kommentieren. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesen tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie jedoch nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. In dieser Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der 9. Vers ist besonders eindringlich. Ich bin die Tür. Im Englischen wie im Deutschen ist dieses Wort die ein definitives, ausschließliches Pronomen. Ich bin die Tür heißt, es gibt keine andere Tür. Dann sagt er: Wenn jemand auf einem anderen Weg hereinkommt, also nicht durch die Tür, ist er ein Dieb und ein Räuber. Das beweist natürlich, dass er hier über die Versammlung von Gottes Volk auf Erden spricht, denn es gibt keine Räuber und Diebe, die es bis in den Himmel geschafft hätten. Es ist hier nicht die Gemeinde im Himmel gemeint, sondern die Gemeinde, während sie noch hier auf Erden ist. Der Schafstall ist die Gemeinschaft des Volkes Gottes hier auf Erden. Jesus sagte nicht, es sei unmöglich, auf eine andere Art und Weise in den Schafstall hineinzugelangen, aber er sagt, wer auf andere Art und Weise hineingelangt, würde damit sein wahres Gesicht zeigen und wäre nichts anderes als ein Dieb oder ein Räuber. Vergegenwärtigen wir uns kurz den Hintergrund dieses Gleichnisses. Wir werden auch hier wieder feststellen, dass alle drei Personen der Dreieinigkeit daran beteiligt sind. Ich möchte es einmal so formulieren. Der Vater ist der Inhaber des gesamten Bauernhofs, inklusive Schafstall, Schafe und allem anderen. Der Heilige Geist ist der Wächter, der Türhüter. Und Jesus ist erstens die Tür und zweitens der Hirte. Ihr seht hier, dass er eindeutig beides über sich selbst sagt. Vielleicht fragt ihr euch, wie kann denn jemand gleichzeitig Tür und Hirte sein? Meine Antwort: Der gekreuzigte Jesus ist die Tür und der auferstandene Jesus ist der Hirte. Mit anderen Worten, es gibt keinen anderen Weg in den Schafstall hinein, als durch Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er stand von den Toten auf, um der Hirte all derer zu sein, die durch das Kreuz zu ihm kommen. Die Tatsache, dass er aufgrund seiner Auferstehung der Hirte ist, wird in Hebräer 13 formuliert. Sehen wir uns diese sehr schöne Bibelstelle kurz an. Hebräer 13, 20-21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Der große Hirte ist derjenige, der vom Vater von den Toten auferweckt wurde. Und durch das Blut des ewigen Bundes, durch das Blut, das am Kreuz vergossen wurde, können wir vollendet werden, um seinen Willen zu tun. In Hebräer 13, 20 kommt also dieselbe Wahrheit zum Vorschein, nämlich dass der gekreuzigte Jesus die Tür ist, die einzige Zugangsmöglichkeit zu Gott, und dass der auferstandene Jesus der Hirte ist, der sich um die Seelen jener kümmert, die auf sein Werk am Kreuz vertrauen. Auch hier wird wieder klar, dass alle drei Personen der Dreieinigkeit aufs Engste daran Anteil haben. Der Vater ist der Besitzer des gesamten Bauernhofs. Der Sohn ist der Hirte und gleichzeitig auch die Tür. Und der Heilige Geist ist der Türhüter. Und wenn dich der Heilige Geist nicht erkennt, wenn er deine Motive und deinen inneren Glauben nicht erkennt, dann öffnet er auch die Tür nicht. Wenn der Heilige Geist die Tür nicht öffnet, du aber hinein möchtest, aber Gottes Bedingungen nicht erfüllst, dann hast du nur eine einzige Alternative, nämlich irgendwo über den Zaun zu steigen. Wenn du das tust, bist du ein Dieb und ein Räuber. Beachtet, was Jesus in Johannes 10,8 sagt. Das ist eine sehr wichtige Aussage, denn er sagt hier, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Wenn er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, meint er meiner Meinung nach jene, die zu irgendeiner Zeit der Menschheitsgeschichte den Anspruch erhoben, sie könnten den Menschen den Weg zu Gott zeigen. Damit wären auch alle orientalischen Philosophien und Religionen wie der Buddhismus und der Hinduismus gemeint und auch die griechischen Philosophen wie Plato und viele andere. Das Neue Testament hat eine sehr kompromisslose Botschaft. Jede Person, vor oder nach Jesus, die behauptet, sie könne einer Menschenseele den Weg zu Gott zeigen, ohne den Weg über das Kreuz gehen zu müssen, ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Räuber. Und wenn er hineinkommt und behauptet, an den Segnungen des Christentums Anteil zu haben, erhebt er auf etwas Anspruch, das ihm rein rechtlich nicht zusteht. Und ich muss sagen, dass es noch heute Sekten und Gruppierungen gibt, ich könnte hier Namen nennen, aber ich werde das nicht tun, die von Freude und Friede und Liebe sprechen, jedoch ohne den gekreuzigten Jesus. Und der Friede und die Freude und die Liebe, von denen sie sprechen, gehören ihnen rein rechtlich nicht. Sie sind Räuber und Diebe. Was ist die Vorgehensweise des Diebs? Er macht seine Absichten nicht kund, er gibt seine Identität nicht preis, er ist verschlagen, er arbeitet im Dunkeln, er arbeitet im Geheimen. Das gilt für jene, die behaupten, sie seien in der Lage, dir wahre Freude, wahren Frieden und Heil zu geben, aber dabei nicht die Notwendigkeit unterstreichen, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Wir wissen, was in Johannes 14,6 steht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn diese Worte Jesu nicht stimmen, dann erlag Jesus entweder einer Täuschung oder er täuschte andere. Aber ich glaube, dass diese Worte stimmen. Ich glaube, das ist die Tür und ich glaube, es gibt keine andere Tür. Ich glaube, das ist die einzige Zugangsmöglichkeit zur Gemeinschaft von Gottes Volk auf Erden, nämlich nur über Jesus Christus. Vater, Sohn und Heiliger Geist werden darüber Zeugnis ablegen und werden all jene ablehnen, die auf einem anderen Weg Zugang haben möchten. Das missfällt dem modernen Menschen nun ganz besonders. Es missfällt ihm, gezwungen zu sein, sich zu entscheiden und sich voll und ganz hinzugeben. Ich muss sagen, dass das auch den meisten Gemeindemitgliedern nicht gefällt und da möchte ich gerne das Wort Gemeinde in Anführungszeichen setzen. Sie mögen diese kompromisslose Forderung des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht, dass man eine definitive, persönliche, öffentliche Entscheidung treffen und eine Verpflichtung eingehen muss, und zwar auf der Grundlage der Offenbarung. Wiederum gilt, der moderne intellektuelle Mensch mag sich nicht eingestehen, dass er sich das nicht mit seinem eigenen Verstand zusammenreimen kann, dass er das nicht mit seinen eigenen fünf Sinnen zustande bringen kann, dass er das als eine Offenbarung von Gott empfangen muss. Das passt dem Stolz des modernen intellektuellen Menschen überhaupt nicht. Der durchschnittlich intellektuelle Mensch möchte sich zur Erkenntnis der Wahrheit nicht auf Gott verlassen müssen. Führen wir uns nun vor Augen, mit welchen Bildern die verschiedenen Aspekte der Gemeinde im Neuen Testament veranschaulicht werden. Es gibt zwei herausragende Bilder, über die ich heute sprechen möchte. Das erste ist das Bild von der Gemeinde als Haus oder Gebäude. Das zweite ist das Bild vom Leib. Schauen wir uns zuerst das Bild vom Haus an. Wir finden es in Epheser 2,19-22. Paulus richtet sich hier an nichtjüdische Gläubige und sagt: So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Die Gemeinde in ihrer Gesamtheit wird hier als Gebäude dargestellt, das gebaut wird. Und jeder einzelne Gläubige ist ein Stein in diesem Haus. Noch deutlicher finden wir das in 1. Petrus 2,4-6. Hier heißt es über Jesus: Zu ihm, also zu Jesus, kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Es gibt also ein Fundament, nämlich Jesus Christus. Und auf diesem Fundament werden Gläubige als lebendige Steine gemeinsam zu einem heiligen Tempel oder Gebäude oder Haus aufgebaut. Beachtet jedoch, dass sich dieses Wort Gemeinde nie auf ein tatsächliches materielles Gebäude aus Stein oder Holz bezieht. In keiner einzigen Bibelstelle wird es in diesem Sinne gebraucht. Als zweites wird die Gemeinde mit einem Leib verglichen. Gehen wir zurück zum Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 22-23. Hier ist wieder die Rede von Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, in Herrlichkeit und Macht erhoben wurde und zur Rechten des Vaters sitzt. Und dann heißt es hier: Und Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Gemeinde als Ganzes ist der Leib, dessen Haupt Jesus ist. Diese Bilder für die Gemeinde unterstreichen eine bestimmte Tatsache. Die Tatsache, dass die Gemeinde ein Haus ist, sagt uns, dass sie die Wohnung Gottes ist. Das lesen wir in 1. Korinther 3,16: Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr alle, kollektiv, die christlichen Gläubigen, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. 2. Korinther 6,16 arbeitet dieses Bild von der Gemeinde als Wohnung Gottes noch deutlicher heraus, wo es heißt: Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Die Christen sind die Menschen, in denen Gott wohnt und wandelt. Und aufgrund dieser Beziehung ist er ihr Gott und sie sind sein Volk. In Epheser 2,22, also einen Vers weiter, als wir gerade lasen, wird dasselbe nochmal gesagt. In Vers 21 ist von der Gemeinde als Bauwerk die Rede, das zusammengefügt wird und heranwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und dann heißt es hier: In ihm, Jesus, werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Auch hier sind wieder alle drei Personen der Dreieinigkeit beteiligt. In Christus wohnt Gott Vater in uns durch den Geist. Der Vater wohnt in jenen, die in Christus sind, durch den Geist. Der Endzweck der Gemeinde ist es, eine Behausung oder Wohnung Gottes zu sein. Als Leib ist die Gemeinde das ausführende Organ Gottes und sein persönlicher Repräsentant. Das kann man am Beispiel des menschlichen Körpers verdeutlichen. In mir befinden sich Seele und Geist. Ich treffe Entscheidungen, habe Absichten und plane Dinge. Doch um diese Pläne in dieser Welt umzusetzen, habe ich nur ein ausführendes Instrument, und das ist mein physischer Leib. Um meinen Willen, den ich in meinem Inneren beschlossen habe, praktisch umzusetzen, muss ich meinen Körper gebrauchen. Und genau dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Sie ist das Instrument zur Durchführung des Willens Gottes in der Welt. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Wenn Jesus die Glieder seines Leibes nicht zur Verfügung stehen, wird auch sein Wille nicht verwirklicht. Er hat kein anderes Mittel, um seine Absichten durchzuführen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die Gemeinde den Herrn Jesus oft viele Jahrhunderte warten lässt, bevor sie sich ihm zur Verfügung stellt, um das zu tun, was er gerne getan haben möchte. Es ist meine Absicht und mein Gebet, auch jetzt durch diese Bibellehre, dass jeder von uns sich als Instrument, als Werkzeug Jesus Christus mehr als zuvor zur Verfügung stellen möge, um seinen Willen zu verwirklichen. Ich kann in mir selbst das größte Verlangen haben, von diesem Raum in einen anderen Raum zu gehen. Doch wenn meine Beine gelähmt sind, habe ich keine Möglichkeit, dieses Verlangen praktisch umzusetzen. Ich kann es nicht. Genau dasselbe gilt für Jesus. Jesus hat ein immenses Verlangen danach zu segnen, zu heilen, zu befreien und Frieden zu bringen. Aber er kann es nicht tun, wenn die Glieder seines Leibes, die Gemeinde, sich nicht als Instrumente zur Verfügung stellen, um das in die Praxis umzusetzen. Diese beiden Bilder vom Haus und vom Leib verdeutlichen wichtige Wahrheiten, die wir unbedingt verstehen müssen, um die Ziele Gottes zu verwirklichen. Betrachten wir uns nun noch ein paar zusätzliche Fakten über die Gemeinde, auf der Grundlage dessen, was wir eben besprachen, nämlich dass die Gemeinde einerseits ein Haus, andererseits ein Leib ist. Dass die Gemeinde der persönliche Repräsentant Jesu ist, finden wir zum Beispiel in Matthäus 10,40. Hier schickt Jesus die erste Gruppe von Jüngern aus und sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Mit anderen Worten, ihr seid meine Repräsentanten. Ich kann nur durch euch zu den Menschen kommen. Wenn ihr geht, gehe ich mit euch. Und wenn sie euch aufnehmen, dann nehmen sie mich auf. Am Ende des Matthäusevangeliums lesen wir denselben Gedanken, nur etwas anders formuliert. Matthäus 18, Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Er sagt, mir ist die Autorität gegeben, doch um sie effektiv werden zu lassen, müsst ihr gehen. Und solange wir die Autorität, die uns durch Jesus Christus übertragen ist, nicht nutzen, weiß die Welt auch nicht, dass er diese Autorität hat. Die Welt kann die Autorität, die jetzt auf Jesus ruht, nur dadurch verstehen, dass die Gemeinde im Gehorsam gegenüber seinem Gebot hinausgeht und diese Autorität ausübt und demonstriert, was sie zu tun vermag. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Jesus seinen Willen umsetzen kann, nämlich durch uns. In Johannes 20, 21 finden wir eine weitere dieser atemberaubenden Aussagen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, also zu den Jüngern, denen er zum ersten Mal nach seiner Auferstehung erschien, und er sagte, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Ich sende euch in genau derselben Art und Weise aus, wie der Vater mich ausgesandt hat. Jesus kam als der persönliche, autorisierte, sichtbare Repräsentant des Vaters. Er sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wenn wir nun in derselben Art und Weise ausgesandt werden, dann haben wir die Verpflichtung zur Welt zu sagen, wenn ihr uns gesehen habt, dann habt ihr Christus gesehen. Jesus sagte, die Worte, die ich spreche, hat der Vater mir gegeben. Was ist meine Verpflichtung? Ich muss zur Welt sagen, die Worte, die ich spreche, hat Jesus mir gegeben. Jesus sagte, die Werke, die ich tue, tue ich nicht selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt, ist es, der sie tut. Was muss ich folglich zur Welt sagen? Die Werke, die ich tue, tue nicht ich, sondern es ist Jesus in mir, der sie tut. Das ist die Implikation der Aussage, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Die Gemeinde ist der sichtbare, autorisierte, persönliche, einzigartige Repräsentant Jesu Christi. Wenn die Gemeinde diese Aufgabe nicht wahrnimmt, kann sie auf keine andere Weise wahrgenommen werden. Wir wollen uns nur noch ein paar zusätzliche Aspekte ansehen. 1. Korinther 3,11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ganze Haus hat eine einzigartige und alles überragende Grundlage. Und dieser Grund ist bereits gelegt. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Grund zu legen. Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass er schon gelegt ist. Der Grund ist Jesus Christus. Es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus Christus der einzige Grund, das einzige Fundament ist. Es gibt noch etliche andere Schriftstellen, die auch ganz klar belegen, dass Jesus das einzigartige Fundament ist. 1. Petrus 2,6 Hier geht es wieder darum, dass die Gemeinde als lebendige Steine auf das Fundament Jesus aufgebaut wird. Petrus zitiert hier Jesaja und er sagt in 1. Petrus 2,6: Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Petrus zitiert hier Jesaja 28,16, sehen wir uns das kurz an. Hier sagt der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Petrus zeigt zweifellos auf, dieser felsenfeste Grund, dieser bewährte Stein ist niemand anderer als Jesus Christus. Und auch Psalm 62 macht dies ohne jeden Zweifel klar. Die ersten Verse lauten: Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt mein Heil, nur er ist mein Fels und mein Heil. Beachtet, es gibt in niemand anderem das Heil als in Gott, nur er ist der Fels, auf dem das Heil ruht. Diese Formulierung ist sehr eindringlich, nur er ist mein Fels und mein Heil. Vers 6 und 7, hier wiederholt David die Worte, nur er ist mein Fels und mein Heil. Vers 7, auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, meine Zuflucht ist in Gott. David verbindet klar und deutlich zwei Dinge miteinander, der Fels, das Fundament auf der einen Seite und das Heil auf der anderen Seite. Und er sagt ganz klar, dass beides nur einzig und allein in Gott zu finden ist. Wenn wir auf einem anderen Felsen aufbauen, dann sagen wir damit, dass es Heil auch noch in jemand anderem gibt, außer in Jesus Christus. Und das ist unbiblisch. Nur er ist mein Fels und mein Heil. Er ist die einzige Grundlage und kein Mensch kann irgendeine andere Grundlage legen, außer der, die bereits gelegt ist. Dann gilt es noch festzuhalten, dass diese Gemeinde auch nur ein Haupt hat. Wiederholen wir diesen Punkt kurz. In Epheser 1, 22 heißt es über Jesus: Und alles hat Gott seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das ist eine sehr definitive Aussage. Er ist nicht das Haupt über ein wenig, sondern er ist das Haupt über alles, über alle Dinge. Alles in der gesamten Gemeinde steht ihm zur Verfügung und unter seiner Kontrolle. Niemand anderer kann ihm seine Autorität streitig machen. Sie ist einzig und allein ihm gegeben. Es ist sehr interessant, dass in Prophetien über die Endzeit verschiedene Bilder von verschiedenen Tieren vorkommen, beispielsweise in Daniel 7, in Offenbarung 12 und Offenbarung 13. Damit sind die politischen Systeme der Endzeit gemeint. Und das Interessante an ihnen ist, dass diese Tiere alle mehrere Köpfe haben. In gewisser Hinsicht sind sie Monster. Doch die Gemeinde Jesu Christi wird nie mehrere Häupter haben und wird nie zum Monster werden. Ich wage zu behaupten, dass das entscheidende geistliche Problem, mit dem wir uns noch konfrontieren müssen, nicht die Zungenrede ist, sondern die Frage, wer ist das Haupt der Gemeinde? Und ich wage zu sagen, dass sich in der Christenheit letztendlich alles um diese Frage drehen wird. Ich habe mich schon entschieden. Die Gemeinde hat genau ein Haupt. Und dieses Haupt ist Jesus Christus. Sie hat eine Grundlage und diese Grundlage ist Jesus Christus. Wir können der Gemeinde weder ein anderes Haupt geben, noch eine andere Grundlage. In Hebräer 12, 22 bis 23 finden wir noch eine weitere wichtige Aussage zu der Frage, wo liegt das Hauptquartier, wo liegt die Zentrale der Gemeinde? Der Autor des Hebräerbriefs spricht zu Gläubigen und sagt: Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Diese Gemeinde ist also in den Himmeln angeschrieben. Wenn du in den Himmeln angeschrieben sein möchtest, musst du wiedergeboren sein, musst du zu den Erstgeborenen der Schöpfung gehören durch den Glauben an Jesus Christus. Die Gemeinde hat also ein Haupt und ein Hauptquartier. Sie wird nicht von irgendeiner Stadt hier auf Erden ausgeleitet, sondern von einem einzigartigen Zentrum, das im Himmel liegt. Im Lauf der Jahre habe ich erlebt, welche immensen Probleme und Frustrationen daraus entstehen, wenn Menschen versuchen, die Gemeinde von einem irdischen Zentrum aus zu leiten. Ich war Missionar in Ostafrika und meine Mission wurde von Toronto in Kanada aus geleitet. Glaub mir, es war oft frustrierend, in einer bestimmten Situation ein Komitee einzuberufen, eine Entscheidung zu treffen, nach Toronto zu schreiben, und dort traf sich dann der Missionsrat und entwarf dann seine Version dessen, was getan werden sollte, schrieb an mich zurück und so weiter. Als diese ganze Korrespondenz hin und her gegangen war und alle Gremien getagt hatten, war die Gelegenheit, um die es ursprünglich gegangen war, längst vorbei. Es war praktisch unmöglich, schnell zu handeln. Der Teufel ist in seiner Vorgehensweise immer sehr aktuell, modern und effektiv. Und die Gemeinde wird niemals mit ihm gleichziehen können, wenn sie nicht erkennt, dass sie nur ein einziges Hauptquartier hat, und dieses Hauptquartier ist im Himmel. Und jeder Gläubige, jeder Diener, jeder geistliche Leiter, jeder Missionar hat das Recht, sich direkt an dieses Hauptquartier zu wenden. Ich predigte einmal in der Gemeinde eines anderen Predigers des vollen Evangeliums. Und er sagte jeden Tag mindestens einmal zu mir, ich muss kurz meine Zentrale anrufen. Und jedes Mal, wenn er seine Zentrale angerufen hatte, kam er noch frustrierter und verwirrter zurück als vorher. Da hielt ich inne und fragte mich, wo ist meine Zentrale? Damals traf ich den festen Entschluss, meine Zentrale ist im Himmel und dorthin muss ich mich wenden. Und wenn ich mich dorthin wende, ist das weder frustrierend noch verwirrend. Eine weitere wichtige und interessante Tatsache über die Gemeinde finden wir in Galater 4,26. Hier wird der Kontrast deutlich zwischen der judäischen Kirchenordnung mit ihrer Zentrale im irdischen Jerusalem und der neutestamentlichen Gemeinde mit ihrer Zentrale im himmlischen Jerusalem. Wir müssen uns diesen Kontrast vor Augen führen. Dann ist von Hagar die Rede. Hagar ist die Mätresse Abrahams, die ihm Ismael gebar. Und es heißt, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Das ist der Ort, an dem das Gesetz gegeben wurde. Und weiter heißt es hier, und entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Das heißt also, jede wahre Gemeinde Jesu Christi hat eine einzige Muttergemeinde, nämlich das Jerusalem droben, das frei ist. Und eine freie Gemeinde zeugt wiederum freie Gemeinden. Frei heißt in diesem Sinne, dass sie nicht gebunden ist durch Gesetzlichkeit. Gott hat sein Hauptquartier eben nicht am Berg Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde. Sie ist nicht gebunden durch menschliche Regeln, durch Titel oder Traditionen. Das Jerusalem droben ist frei. Wir sind nicht durch menschliche Traditionen, Gesetzlichkeit, Titel oder dergleichen gebunden. Wir müssen allen Menschen, die eine Position der Ehre oder der Autorität haben, unseren Respekt zollen. Aber wenn es um einen Konflikt geht, wenn ein Konflikt auftritt zwischen dem offenbarten Willen Gottes und den Entscheidungen der Menschen, müssen wir dieselbe Antwort finden wie der Apostel Petrus, nämlich, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ganz einfach. Nun noch ein paar weitere Fakten über die Gemeinde. Epheser 4,4, ein Leib und ein Geist. Die Gemeinde Jesu Christi ist also ein Leib und sie wird von einem Geist geleitet. Welcher Geist ist das? Der Heilige Geist. Säßen viele verschiedene Geister am Schalthebel, würde daraus ein Chaos resultieren. Nehmen wir an, ich träfe den Entschluss, bei der Tür hinauszugehen und sagte, ich gehe jetzt zur Tür hinaus, aber es wären noch andere Geister in mir, die sich weigern würden, diese Entscheidung zu akzeptieren und mich stattdessen in eine andere Richtung zwingen würden, dann wäre ich unfähig, effektiv tätig zu werden. Das ist zweifellos der Zustand eines Menschen, der wirklich und wahrhaftig besessen ist. Er verliert die Fähigkeit zu tun, was er tun möchte, weil in ihm andere Geister neben seinem eigenen Geist arbeiten. Doch in der wahren Gemeinde Jesu Christi gibt es nur einen Geist, der das Sagen hat, und das ist der Heilige Geist. Er hat einen Leib, durch den er wirksam werden kann, und das ist die Gemeinde. Dann lesen wir noch Römer 12, 4-5. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Es gibt also Einheit und Vielfalt gleichzeitig. Ein Leib, aber in diesem einen Leib gibt es viele Glieder. Und jeder Gläubige ist irgendwo ein Glied an diesem Leib. 1. Korinther 12,12 vertieft diesen Gedanken. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Ein Leib und viele Glieder. In Vers 18 heißt es dann: Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Die Entscheidung, welches Glied ich sein würde und wo ich tätig werden würde, lag nicht bei mir, sondern es war Gottes Entscheidung. Und gleich danach lesen wir in Vers 28: Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt. Als Glied des Leibes gesetzt zu sein, ist dasselbe wie an seinem Platz in der Gemeinde gesetzt zu sein. Paulus weist darauf hin, dass jedes Glied vom anderen abhängt. Kein Glied ist unabhängig vom anderen. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Die Hand kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Und die schwächsten Glieder sind manchmal am allerwichtigsten. Sieht man sich den menschlichen Körper an, so ist doch kein Glied zerbrechlicher und empfindlicher als das Auge. Und dennoch ist es eins der allerwertvollsten Körperglieder überhaupt. Beachtet auch, wie sorgsam das Auge rundherum geschützt ist. Es gibt verschiedene Zonen und Bereiche meines Gesichts, die eigentlich nur dem Zweck dienen, das Auge zu schützen. Mein Auge bekommt all den Schutz und die Aufmerksamkeit nicht, weil es stark wäre, sondern weil es schwach ist. Das ist die Art und Weise, wie der Leib zusammengefügt ist. Die Starken müssen die Schwachen beschützen. Und diejenigen, die schwach wirken, sind nichtsdestotrotz die Wichtigsten. Wir können kein einziges Glied des Leibes Jesu Christi ignorieren oder verachten. Ich denke da wieder an meine Zeit als Missionar in Ostafrika. Jeden Tag kamen von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends Afrikaner zu mir ins Haus. Ich wurde müde, immer mit diesen Leuten zu reden und ihnen zu sagen, dass ich dies oder das nicht für sie tun könnte, denn sie glaubten alle, ich könnte alles für sie tun, was Erziehung und Ausbildung betraf, denn das war ja mein Aufgabengebiet. Manchmal wurde ich richtig zornig auf sie, und dann kam es mir vor, als würde der Herr zu mir sagen, pass auf, denn du sprichst zu einem meiner Kinder. Dann musste ich mich zusammennehmen und mich daran erinnern, dass ich nicht das Recht hatte, auf irgendjemand zornig zu sein oder ungeduldig zu sein oder ihn abschätzig zu behandeln. Dasselbe gilt für die Glieder des Leibes. Wir brauchen einander. Wir hängen voneinander ab. Wir müssen einander ehren. Wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Wenn ein Glied geehrt wird, werden die anderen mit ihm geehrt. Soweit zum weltweiten Leib Jesu Christi, der Gemeinde. Es gibt 2 offizielle Bestätigungen der Zugehörigkeit zur Gemeinde, 2 Taufen, die zeigen, dass ein Mensch als Glied des Leibes akzeptiert worden ist, die Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist. Die Wassertaufe ist eine Form der Bestätigung durch menschliche Leiter, doch die Taufe im Heiligen Geist ist ein übernatürliches Siegel, dass das Haupt Jesus Christus selbst auf die betreffende Person drückt und damit anerkennt, dass sie ein Glied des Leibes ist. Jede Taufe ist ein Attest, eine Bestätigung. Die Wassertaufe ist eine Bestätigung, die man durch andere Gläubige bekommt. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Bestätigung, die man vom Haupt des Leibes, nämlich Jesus Christus, bekommt. Jede dieser beiden Taufen hat ein vorrangiges Ziel, nämlich die Einheit des Leibes wahr werden zu lassen. In Galater 3 geht es um die Wassertaufe, in 1. Korinther 12 um die Geistestaufe. Galater 3, 26 bis 28. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Was macht uns zu Söhnen Gottes? Eine einzige grundlegende Tatsache, der Glaube an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude, noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das ist der Sinn der Wassertaufe. Wir verlieren unsere einzelne, separate, nationale, soziale oder ethnische Identität und werden eins im Leib. Und die Geistestaufe hat denselben Zweck. 1. Korinther 12, 13, denn in einem Geist. Das ist die korrekte Übersetzung. Es heißt nicht durch einen Geist, sondern in einem Geist. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Die Taufe im Wasser und die Taufe im Heiligen Geist verfolgen dieses oberste Ziel. Sie sollen uns verstehen helfen, sie sollen uns vor Augen führen, sie sollen es wahr machen, dass wir Glieder an einem Leib sind und dass wir Glieder voneinander sind. Wir sehen den anderen nicht länger vor dem Hintergrund seiner ethnischen Zugehörigkeit oder seiner Klasse oder seines sozialen Hintergrunds. Es gibt weder Juden noch Griechen, weder Sklaven noch Freie, sondern es gibt eine neue Einheit im Leib in Jesus Christus. Diese doppelte Taufe, die Taufe im Wasser und die Taufe im Heiligen Geist, hat uns von unserem alten Leben getrennt.